Peter Wanderer. Willkommen zur 25. Ausgabe des Greifenlau Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Ryan stolz wäre. Heute mit Christophorus. Und mit mir, Greifenlau. Ja, es ist quasi Jubiläum. Naja, nicht so richtig, oder? Naja, 25 ist definitiv ein Jubiläum. Ja, 25 und vor allen Dingen, es gibt uns noch das große Podcast-Sterben. Ja, du berichtest, hast davon berichtet. Ja, mir genau. Zumindest. Ja, berichte ich auch gerne allgemein. Die Söhne Sigmars hören auf. Auf deren Website wird aber weiterhin erstmal Ohrhämmer zu finden sein. Vielleicht ja auch schon bald bei uns. Ja, du bist ja da in Verhandlungen. Ja, ich bin der Zwerg. Ich bin einer der Zwerge. Ich bin der Slayer. Ja, mal sehen, was draus wird. Ja. Der einzige Ingame-Podcast, soweit ich weiß. Ja, außerdem hören auf, fast noch trauriger, der Polyeder-Podcast aus Österreich. Ja. Die kurz und knackig in 15 Minuten, früher zwei, dann nur noch ein Thema zusammengefasst haben. Wurden denn spezielle Gründe angegeben? Weil so lang gibt es die ja noch das gar nicht. Das Real Life. Oh, verflucht. Ja. Das, was jeder hasst. Dinge, die wir nicht kennen. Na, kennen wir auch zu Genüge, aber man braucht ja auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Ja, was haben wir denn heute für Themen? Wir haben ganz wichtig, warum wir den Podcast eigentlich machen, nämlich die Nachverlosung für den Winter-OPC. Mhm. Denn es sind ja Leute leer ausgegangen. Das wollten wir aber nicht so haben. Deswegen gehen wir nochmal an eine Nachverlosung. Ja, da aber wir heute spontan eine Planänderung hatten und wir heute nicht bei mir sind, wo unter anderem die zu verpflichtenden Gewinner liegen, sondern bei Schwester quasi. Richtig, also um genauer zu sein, in der Grillhütte meines Schwagers. Ja. Mhm. Also bitte nicht über die Nebengeräusche wundern, die hier noch so... Aber wir müssen halt mal außerplanmäßig genau. Ausweichen. Ja, und das wird dann... Müssen wir leider nachaufnehmen, aber das wird sehr spannend und wir verweisen mal darauf hin. Und damit kommen wir zur Nachpreisverleihung vom Winter-OPC. Ja. Wir haben nämlich drei Leute, die leer ausgegangen sind. Außerdem hatten wir einen, der einen Download gewonnen hat, den aber schon hatte. Sowie einen mit einem... Mit der VIP-Karte für Metwabe. Keine Ahnung, ob er da bestellen wird. Deswegen dachte ich, der kriegt auch noch einen kleinen Preis. Wir können gerne eintauschen, nehme ich. Für dich wäre das quasi der Hauptgewinn. Ja, wir haben nämlich von Klaus Westerhoff noch ein paar Preise gekriegt. Der lag ja zusammen mit Taisal bei den Abenteuern auf dem zweiten Platz. Mhm. Und hat sich das Überraschungspaket vom Sphärenmeister ausgesucht. Einiges davon hat ihm sehr gut gefallen, anderes ein paar Sachen nicht so, mit denen hat er jetzt nicht gespielt und deswegen hat er gesagt, dass er die an uns sozusagen zurückgibt, damit wir sie weiter verlosen können. Genau. Und das ist unter anderem ein Set D&D Minis, immer gut. Dann für das Spiel Summoner Wars, allerdings im englischen Original, drei Zusatzkartenpacks, beziehungsweise die Armee ist auch ein Grundpack, also man müsste das schon so gegeneinander spielen können. Kommt dann auf Deutsch von Uhrwerk Verlag heraus. Dann, sehr cool, der Film Demon Hunters, Dead Camper Lake. Das sind, ist von den Dead Gentlemen, also sprich den Leuten, die The Gamers gemacht haben, sowie Journey Quest. Beste B-Movie 2004. Ja, außerdem, achso genau, dann hat er für mich noch ein DCC-Abenteuer mitgeschickt, da ich aber, da es mir mitgeschickt hat, ich davon aber nicht profitieren will, habe ich dafür deutsche DCC-Abenteuer reingeworfen, die ich noch gefunden habe, nämlich, genau, die Schrecken der Wildnis und die Idyllen des Rattenkönigs, genau, beides sehr coole Abenteuer, wie ich finde. Besonders Schrecken der Wildnis ist quasi die Ja, so die DCC-Variante von Keep of the Borderlands. Ein ganz großer Klassiker und ja, Idyllen des Rattenkönigs war das erste Abenteuer auch im englischen Original. Genau. Meine ich jedenfalls ja noch, war das was. Ja, genau. Und irgendwie habe ich übersehen, dass wir von Erdenstern nicht nur zwei, sondern insgesamt drei CDs bekommen haben. Unter anderem noch ein zweites Mal Herocon Online, die wir dann auch nochmal schnell mit verlosen. Da haben wir also fünf Leute, die noch was kriegen und fünf potenzielle Gewinner. Fünf Leute, die was kriegen, fünf potenzielle Gewinner. Und fünf Preise haben wir auch. Das ist der wichtige Teil. Also es geht niemand mehr aus. So. Wir machen es heute extrem spannend. Mhm. Das heißt, ich würfel nicht. Doch. Das gewinnt vielleicht noch derselbe. Nee, das geht zum Glück noch nicht. Also hier, das, der helle Würfel steht für die Leute und der dunkle steht für den Preis. Das heißt, du würfelst jetzt, wer was gewinnt. Sehr gut. Viel Spaß immer, weil fünf Leute immer 1 bis 2, 3 bis 4. Ja. So. Nummer 2. Ja, du arbeitest die Reihenfolge ab. Das ist Christian Günther, der damit die D&D-Minis gewinnt. Jawohl. Die ich ihm dann demnächst zusenden werde. Dann der nächste Wurf. Bei 1 bis 2 wird der ja, gut. 3 und 7. Also der helle ist die 7. 7, 8 ist Philipp Hayek. Und der gewinnt das Summoner Wars Paket. Philipp Hayek. So, dann haben wir den weg. Den weg. Jetzt 1 bis 3, 4 bis 6 und so weiter. So, das ist zu alias David Reichsgeld und der gewinnt. Das ist weg, das ist weg. Die Erdenstern-CD. Ja. Jetzt 1 bis 5. Nochmal. Ja, 1 bis 5 und 6 bis 10. 1 bis 5 ist Markus Sauerbrei und gewinnt die beiden DCC-Abenteuer und jetzt brauchst du nicht mehr würfeln. Schade. Jetzt dann kann man noch Bendigogo. Der gewinnt dann den Film. Die Mann hat das. Jawohl. Und damit gehen wir zurück in an uns. Bis dann. Zurück aus der Zukunft. Ja. Jawohl. Wir haben erstaunlich für uns eigentlich diverse neue Runden am Laufen. Ja, in der Tat. Ja, auch für mich ganz erstaunlich. Für dich ist es eigentlich völlig erstaunlich. A, wann hattest du zuletzt, wie viele Runden hast du gleichzeitig? Drei? Ja, in der Tat. Es sind drei. Wann hattest du das letzte Mal drei Runden gleichzeitig laufen? Noch nie. Noch nie. Wann hattest du zuletzt... Also selbst in meiner aktiven Rollenspielzeit, also in meiner sehr aktiven Rollenspielzeit, hatte ich das in der Form nicht. Ja, da haben wir immer nacheinander gespielt. Ja, das stimmt. Nicht gleichzeitig. und vor allen Dingen, alle drei Runden oder alle zwei Runden sind ohne mich, oder? Also es sind sogar alle Runden ohne. Ja, alle, ne? Alle, genau. Ja, Mensch. Gut, schön, dass wir uns trotzdem noch sehen. Was ist denn deine dritte Runde? Ich überlege gerade. Ganz erstaunlich. Also einmal ist es ja Kingmaker. Ach, richtig, die habe ich natürlich hier nicht in der Liste drin. Ja, genau. Dann DSA. Und, na gut, dann jetzt nochmal D&D Classic quasi. Jawohl. Dann kannst du ja gleich mit deiner ersten Runde starten. Da ich ja auch gleich über DSA berichten darf, werde, muss, kann, zumindest alle, die 18 sind, dürfen online bleiben. Genau, an einer Zeit jetzt, wie Peter Lustig sagt, abschalten. Genau, also du spielst, bist in eine DSA-Runde eingestiegen oder sie ist frisch mit euch gestartet. Ich sage schon mal jetzt, alle meine DSA-Klischees werden erfüllt. Ja, ein bisschen überraschend in der Tat. Also mit den mit zwei der Spieler, die ja in der Runde dabei sind, ja. Hatte ich ja vorher schon eine Runde am Laufen. Exalted, ne? Exalted, genau. Der Spieler, der dann verzogen ist. Richtig. Der ist jetzt aus beruflichen Gründen nach München gezogen. Und der war nun auch, wie gesagt, bei der besagten DSA-Runde dabei. Der Platz wurde frei. Ja. Daraufhin und... kam man also auf mich dazu und hat mich gefragt, ob ich denn gern Lust hätte an... Die anderen Helden sind aber auch frisch, oder? Ja, das ist also eine komplett neue Kampagne. Achso, und was für ein DSA spielt ihr überhaupt? War das das DSA 4? Ja, ja, ja. Ganz genau, DSA 4. Wobei ich jetzt natürlich sagen muss, ich habe also nur noch bedingt Ahnung von DSA. Also ich kann mich da an einzelne Einzelheiten von früher, wo unter anderem wir beide auch mal DSA gespielt haben. Schlechte Erfahrung, vergiss ich nicht. noch erinnern. Also es ist nach wie vor immer noch horrend komplex. Das kann ich sagen. Übrigens, das sind die Hunde meiner Schwester. Ja, vielleicht hört man die gar nicht wegen unserem Aufnahmewinkel. Achso, naja. Wer weiß. Ja, Horror und Komplex, ja gut, das ist, geht mir bei DSA im Prinzip genauso. Ja, wo spielt ihr denn und was spielst du da? Das hier. Ja, vielen Dank. So, aus dem Weg geräumt. DSA, wo spielt ihr denn auf Aventurien? Ja, ganz klassisch. Ganz klassisch. Also weder Güldenlande, also kein... Wieder Güldenlande, Schrägstrich Myranor, Tarun, Rakshasa oder... Etc., etc., etc. Genau. Also ganz klassisch Aventurien, beziehungsweise in unserem Fall in Torval. In Torval, okay. In Torval, genau. Schöne da ist die Piratengeschichten. Ja, ich hoffe, dass das... Schlägereien in der Taverne. Ja, richtig. Komm noch. Und es hat sich da auch schon ein Satz von mir verewigt. Das war doch Siebte See, dachte das ich. Ja, das war auch Siebte See. Wurde jetzt aber zweckentfremdet für DSA. Eda, ja, Landratten. Genau. In der Piratenkneipe. In der Piratenkneipe, kam nicht ganz so gut an der Stelle. Ja, und ich spiele... eine meiner Lieblingsrollen. Also in dem Fall ist es ein Schurke beziehungsweise ein Hochstapler. Ja. Ganz große Klasse. Und besagter Hochstapler hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich an wohlhabende, reiche Frauen ranzuschmeißen und sich von denen aushalten zu lassen. Mhm. Also ich habe als Talent herausragendes Aussehen gewählt und alle sozialen... Nicht du, sondern dein Charakter. Nein, ich. Ich habe möglichst nahe Realität. Dann hast du aber fiese Nachteile dafür in Kauf genommen. Ja, richtig. Zum Beispiel ist mein Charakter halt notgeil. Bitte was? Moment, ich spiele demnächst das ab 18 Abenteuer, nicht du, dachte ich. Ja, also das heißt jetzt nicht notgeil, aber zumindest in die Richtung geht das. Man kann das also dann entsprechend auch als Nachteil wählen. Dass, Da ist es denn schade, dass es bei DSA keine Bennies gibt, sonst könntest du ständig Bennies produzieren. Oh ja. Da. Ja, und das spiele ich. Also der hat natürlich, also ich spiele, na klar, einen Taschenlampenfallenlasser. Vom Herrn. Nein, du bist ein Taschenlampenfallenlasser. Ja, möglichst nah an der Realität, wie gesagt. Mhm. Also Kampffähigkeiten hat er quasi gleich null. Also alles in die sozialen Fähigkeiten gepumpt. Ich wette, ich hätte ganz viel Spaß in der Runde. Das glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. aber ich stelle mal folgende Frage. Nach zwei Spieltagen oder... Nein, anders. Nach welcher Zeit hat sich denn die Spielgruppe zusammengefunden? Also jetzt nach drei Spielrunden a 9 Stunden. Ah, jetzt sind sie schon beisammen? Ja. Das ist eine Fortentwicklung seit also den letzten Wochenende. Mit dem Zusammenkommen endet unsere Spielrunde. Das ist jetzt der Cliffhanger für die nächste Spielrunde. Wenn nach drei Abenden das Abenteuer nicht angefangen hat und die Spielrunde sich noch sucht, dann... Kannst du mich aber in der Tat. Ich habe neulich so ein schönes Video gesehen, wo einer Siedler gespielt hat, dann total ausgeflippt ist, das Brett runtergeräumt hat und den beiden Fäusten den Tisch zertrümmert hat. So etwa würde ich nach dem ersten Spieltag reagieren. Ja, deswegen spielst du auch nicht mit. Ja, richtig. Ist auch besser für meinen Blutdruck wahrscheinlich. Ja, also es hat ein bisschen Anlauf gebraucht, ja. Bis wir uns da zusammengefunden haben. Ja, wenn alle das so wollen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt. Also es gibt da Barbie-Spiel und so, aber ich glaube, selbst Barbie-Spieler finden das furchtbar. Naja, aber jedem das seine, ja. Ich war so vorlaut im Forum zu fragen, wie denn dieses DSA ab 18 Abenteuer ist. Namenlose Tage heißt es. Und Das war ein Fehler, weil daraufhin wurde ich zwangsverpflichtet, es zu spielen. Jetzt muss ich demnächst auch DSA spielen. Habe aber zugesagt, während der Spielzeit der Runde sämtliche DSA-Lästereien einzustellen. Oh. Was nicht leicht wird. Und harter Tobak. Eine ernsthafte Rolle anzunehmen. Das möchte ich gerne filmisch begleiten. Ist das möglich? Nein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es möglich ist, länger als eine Stunde nicht über DSA zu lästern. Das gilt es noch in einer Testphase herauszufinden. Ja, die Runde ist wohl vollständig, geht demnächst los. Der Spieler, der lobt das Abenteuer durchaus auch. Unter anderem gibt es so innovative Neuerungen, dass in dem Abenteuer steht, wie das Abenteuer sozusagen auf die Helden reagiert. Mhm. Also es gibt mal keinen Plot, der stringent abgearbeitet wird, sondern quasi Handlungslinien. Das klingt ja schon mal alles ganz gut. Auch wie, scheint ja ein gesellschaftliches Abenteuer zu sein, das man mit diversen Zaubern sprengen könnte. Da steht halt auch, wie man darauf reagieren kann als Spielleiter. Das macht mich ja hoffnungsfroh. Und was verleiht dem Abenteuer nun das Prädikat ab 18? Also was ist da jetzt? Es geht ja in die namenlosen Tage und dort finden ja mehr oder minder Orgien statt. Und man begleitet wohl einen, also in unserem Fall jedenfalls, einen, ich weiß gar nicht, ob es ein Adliger ist oder einfach nur eine hochrangige Person als Leibwächter oder etwas ähnliches auf diese Orgie. Ich wollte wahrscheinlich eine korrupte Stadtwache machen, die, genau, spielt glaube ich in Gareth, eine korrupte Stadtwache, die sonst immer für diesen Adligen Sachen in die Stadt schmuggelt oder was auch immer erledigt. Und in dem Fall für diese paar Tage dafür angeworben wird, weil man sich halt kennt. Ja, mal sehen, ob das klappt, weiß ich nicht. Müssen wir noch näher ausarbeiten. Aber ich bin mal gespannt. Es wird auch das erste Mal sein, dass ich DSA 4 ertragen muss. Ich habe nur lange Zeit DSA 2 und 3. Nee, lange Zeit auch nicht. Ich wollte gerade sagen gespielt, aber eigentlich muss es heißen ertragen. Wir hatten ja neulich unser Plädoyer für zwei DSA-Abenteuer, also von daher, das muss sich jetzt auch wieder aufgewogen werden. So, aber es gibt auch Positives von DSA zu berichten. Oder Positives weiß ich nicht, aber DSA Beta ist jetzt am Start. Also die 5. Edition soll ja im nächsten Jahr kommen. Und dazu starten sie eine Beta und dieses Material gibt es kostenlos im Netz, als auch käuflich zu erwerben. Also sprich in gedruckter Form. Genau. Und es gibt auch drei Abenteuer dazu, die man auch, meine ich, kostenlos runterladen kann. Ich habe noch gar nicht ausprobiert. Kannst du dann nicht was kosten? Ich glaube, es sind tatsächlich auch kostenlos. Also ich habe jetzt nur die gebundenen Versionen gesehen bei F-Shop. Einige DSA-Spieler aus unserem Kreis haben sich hier und da das auch schon gelobt. Wobei ich mich schon wieder kaputt lachen musste, wo dann die, was sie negativ fanden, wie zum Beispiel einige Talente wurden gestrichen. Ja, zum Teufel, die hätten auch viel mehr streichen sollen. Also das ist in unserer DSA-Runde wiederum sehr positiv aufgenommen worden. Also vielleicht ist da noch nicht alle Hoffnung flöten gegangen. Habt ihr schon mal gewürfelt während der Runde? Aber mehr als einmal. Du musstest aber gerade nachdenken, oder? Nein, also eigentlich bin ich derjenige, der am häufigsten würfeln muss, weil also quasi ist ja von 10 Würfen beruhen 9 auf Betören. Ja. Also von daher würfel ich sehr häufig. Ich dachte, du bist Profi-Min-Maxer und machst nur deine Kampfskills hoch und Betören erledigst du quasi mit deinen natürlichen Social Skills. Mit dem Faustschlag. Ich meinte über deine, nicht über die deines Charakters. Ach so. Ja, gut. Du hast doch viel zu lernen. Gut, soweit zu DSA. Ja, ich bin im Sundered Skies Fieber. Woran liegt das? Erstmal, woran liegt es eigentlich, dass ich noch nicht im Sundered Skies Fieber war? Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Aber wir haben das Spiel schon mal getestet auf dem Ding. Ich glaube, du warst auch nicht dabei. Nein. Wir haben eine Mischung aus Rippers und Daring Tales gespielt. Also wir haben, glaube ich, ein Daring Tales Adventure im Ripper-Universum gespielt. Mit Ripper-Probecharakteren. Und der Andreas Melon ist ein durchaus ein guter Spielleiter, den ich sehr gerne spiele. Der Dem habe ich tolle Dungeon Slayer Runde, tolle. Wie hieß denn das mit dem Jenga-Turm? Naja, also. Jazzi. Jenga-Turm? Achso, nee, das. Also, ja. Ich meine jetzt nicht Jenga, sondern das Rollenspiel dazu. Ja. Dread? Nee, das ist auch nicht. Naja, ist ja auch egal. Ich muss es da sicherlich nicht vorzuwerfen. Er hat auch vorgewarnt, dass dieses Abenteuer railroadig wird, aber das vergrätzt einem trotzdem alles. Und so auch das Spielsystem offenbar. Und jetzt war eigentlich meine Meinung, dass ich Sunland Skies, wenn nochmal unbedingt mit jemandem spielen will, der Sunland Skies erfahren ist, der weiß, wie die Bennys fliegen müssen und so weiter, hab dann aber unsere Firearm Slayer Runde, mit der wir normalerweise Dungeon Slayers spielen, rauf und runter, haben wir mal Sunland Skies gespielt. Also Sam Schulz, Sunland Skies. Der Spielleiter ist noch unbeleckt mit dem System, hat sich gekauft und ist total begeistert gewesen. Das ist eigentlich das Wichtigste generell, oder das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Spaßfaktoren, dass der Spielleiter von dem System überzeugt ist und es gerne mit einem spielen möchte. Ja, ja, das war der Fall. Genau, und hat sich da auch voll eingelesen und reingehangen. Und diese Freude war einfach ansteckend. Ich habe auch Sunland Skies schon vor 3 Jahren gelesen. Der Spielerteil ist ja soweit ganz cool, aber diese Aufdeckung der Geheimnis hat mich irgendwie überhaupt nicht geflasht. Also nicht meine Welt gewesen. Aber ja, er hat sich davon begeistern lassen. Und das macht echt Spaß, das zu spielen. Vor allen Dingen Savage Worlds ist im Gegensatz zu allen anderen Systemen, die wir heute Abend nennen, außer vielleicht Dungeon Slayers, wirklich ein System, was schnell geht. Und zugeben, sogar Dungeon Slayers überholt ist. Das ist erstaunlich. In seiner Schnelligkeit. Ja. Also Dungeon Slayers ist auf niedrigen Stufen unheimlich schnell, ja, aber auf höheren Stufen oder wenn du da epische Golems hast oder so, dann ist das manchmal ein ganz schönes Runtergekloppe, das dann auch lange dauert oder lange dauern kann. Na klar, hat man auch mal eine kreative Idee, wie man denn so ein Viech erledigen kann oder dran vorbei kann, ohne es niederzukloppen, aber wenn man dann halt mal einen Kampf hat, was weiß ich, hat man irgendwann einen epischen Oger, war einen Abend angefangen, 2 Stunden drauf gekloppt und dann nächste Spielrunde nochmal 2 Stunden. Ah, aber da erinnere ich ja an unsere Runde. Ja, die wir hatten mit den. Du darfst erinnern, so viel du willst dich. Noch geht's ja. Das ist ein Bier. Der Mega-Dungeon, den wir doch mal gespielt hatten. Mega-Dungeon mit Dungeon Slayers? Ja. Oder meinst du gerade den D&D-Mega-Dungeon? Oder meinst du einfach nur Nordana? Nein, falsch. Ach, du meinst Kessel Grimmstein. White Rock, würde ich fast sagen. Kessel Grimmstein, oder? Grimrock auf Deutsch Grimmstein. Castle Grimrock, so, genau. Ja, also ja. Grimmstein auf Deutsch, genau. Kennen wir nur den Englisch. Genau. Und da musstest du ja gleich auch diversen Golems ausweichen. Ja, da war es eben so auf Stufe 1, hat es nicht lange gedauert. Ja. Ich hätte ja keinen Golem erwischt. Richtig, das war ja auch. Also von daher geht das auch durchaus, dass man den dann kommen kann. Dann im ja, klar, ich hab gewusst, da sind Golems. Ich habe meine Charaktere dann, als sie aufgestiegen sind, gezielt darauf angesetzt. Und die hatten dann Ausweichen und dadurch konnten sie in den ersten Schlag entkommen. Das heißt, ich bin durch einen Raum mit 4 Golems gelaufen, legendären oder epischen Golems. Und in die Passage dahinter gekommen, die leider nicht beschrieben war, weil da nicht mitgerechnet wurde, dass da irgendwer durchkommt. Ja. Naja. Ja, das war ein bisschen schade. Genau, aber generell dauert das halt auf höheren Stufen dann Slayers auch lange gegen harte Gegner, sage ich mal. Und das macht Sunland Skies erstaunlich gut. Man hat halt keine Lebenspunkte, sondern man hat nur Schadensstufen. Das heißt, der normale Gegner ist entweder voll auf lebensfähig, er ist angeschlagen oder ist tot. Mhm. Das sind die Zustände, die Sunland Skies kennt für Gemüse. Und für sogenannte Wildcards, das sind die Spieler auf jeden Fall, also die Spielercharaktere um genau zu sein, oder eben auch wichtige NSCs, die verfügen über mehrere Wunschstufen. Ich glaube, du hast 3 Wunschstufen und danach erst bist du ausgenockt. Also, und du kannst auf jeder Wunschstufe auch angeschlagen werden. Ja, und das ist ein tolles System und vor allen Dingen, was daran für mich besonders toll ist, das wird auch nicht jedem gefallen, aber ne, der kleine Goblin, der ist eben nicht nur auf Stufe 1 gefährlich, der ist auch noch auf Stufe 15 gefährlich, dadurch, dass die Schadenswürfel explodieren, hat man dann doch mal an einem Abend, dann würfelt man W6 und W4 und plötzlich hat man da 30 Schadenspunkte beisammen oder 20, ist uns schon mehrmals passiert. Und damit liegt dann auch der ein oder andere flach. Hm. Die SCs haben auch sogenannte Bennies. Das kommt vom Wort Benefit. Benefit. Also eine kleine Belohnung. Man hat davon am Anfang, glaube ich, 3. Und immer, wenn man zum Beispiel einen Wurf wiederholen möchte, weil man nicht zufrieden ist oder gerade frisch Schaden eingetrichtert hat, an sich selber eingetrichtert wurde, kann man einen Widerstandswurf machen, um einige von diesen Wunden abzubauen. Genau, und die kriegt man halt zum Beispiel für heldenhafte Aktionen oder irgendwas Cooles macht. Ich habe, glaube ich, bei Tunnelorn ein Thread gestartet, wer wofür Bennies vergibt. Also gibt auch Leute, die vergeben Bennies, wenn ein Spieler eine neue Cola am Tisch holt oder so. Gut, so würde ich es jetzt nicht übertreiben, aber die Bennies müssen fliegen, ganz wichtig. Und vor allen Dingen meiner Meinung nach wichtig, dass diese Bennies nicht für die EPs gut sind, weil wenn sie für die EPs wichtig sind, kippt man sie nicht aus. Und ja, deswegen wir haben auch eine ganz coole Regelung, nämlich jeder Spielleiter Benny, der ausgegeben wird, wird zum halben Erfahrungspunkt für die Gruppe. Und dadurch, okay, je mehr man die Opposition unter Druck setzen kann, desto mehr Erfahrungspunkte gibt es hinterher. Jo. Ja, also bisher macht Standard, macht Savage Worlds sehr viel Spaß. Genau, das war jetzt zum System. Dann nochmal zu Standard Skies. Genau, wir haben, muss mal überlegen, ja, ich glaube, das ist, ne, ich lasse das nochmal außen vor, das ist, glaube ich, nicht unbedingt wissen, was Spieler am Anfang haben. Also man muss sich das vorstellen als viele kleine Felsbrocken in der Art von Inseln, die in der Leere schweben, beziehungsweise in einem, ja, orangenen Medium, was glüht, übereinander, untereinander, nebeneinander. Ganz oben ist die sogenannte Traufe, das ist ein riesiger Eisblock, der langsam abschmilzt und einen Wasserfall herunterregnen lässt. Dort trifft er auf die Insel Reichlich, die darum der Hauptversorger ist der Inseln. Und ja, weiter unten ist dann sozusagen das lodernde Feuer. Genau, und überall sind halt diese Felsbrockeninseln. Man kann mit Schiffen halt von einer Insel zur nächsten schweben. Durch dieses orangene Glühen sieht man nicht allzu weit. Man muss sich vor diesem Glühen auch schützen. Also normalerweise, die normalen Leute sind sozusagen in dicke Decken gewickelt. Nur Augenschlitze gucken raus. Während des Schifffahrens ist auch gefährlich, dass man sozusagen dass man in den Wahnsinn getrieben werden kann, in den Glühwahn, weil einem langweilig ist. Und ja, wenn man dann halt auf den Inseln erforschen geht und sich mit anderen Leuten auseinandersetzen muss, also sprich, sich nicht ständig davor schützen kann, dann kann es auch sein, dass das Glühen in einem Glühwahnsinn verursacht. Und dann gibt es halt so glühblütige, nee, das sind die, ja, also jedenfalls Leute, die davon wahnsinnig geworden sind, denen die Augen rausquillen und, naja, also alle möglichen Kreaturen in der Richtung. Genau, die einzige Ausnahme sind Goblins, wenn die glühblütig sind. Genau, die heißen dann Glühblüter. Und das ist vorher eine Sklavenrasse ohne Seele gewesen und erst durch das Glühen haben sie sozusagen ein richtiges Bewusstsein bekommen. Okay. Und ja, ansonsten ist das alles mit relativ vielen Fantasy-Klischees gemischt. Ist also so eine schöne Steam-Fantasy-Mischung. Ja, man hat halt reichlich Artefakte zu erforschen. Ja, genau, man ist quasi in einem Zeitalter, wo ganz viel Wissen verloren gegangen ist. Man kann keine Artefakte mehr bauen, deswegen werden alte Ruinen durchforscht. Gold ist so gut wie nichts mehr wert, man hat es im Überfluss, aber wertvoll ist halt Eisen. Ja, und die Schiffe, damit sie halt auch zur nächsten Insel finden, haben immer können ihren Kompass auf eine Insel eichen. Es gibt da dann so Navigationshallen, Navigatorhallen, wo dann von dem Ziel oder von den verschiedenen anderen Inseln Erde drin ist, sodass man seinen Kompass darauf eichen kann. Weil ganz viele geht auch zwischen diesen Glühen verloren. Und um dafür ein Beispiel zu nennen, im Compendium sind halt neue Inseln drin, die halt erst später entdeckt werden, auch in dieser Geschichte. Okay. Also lässt unheimlich viel Platz. Ja, ist auch eine Plotpoint-Kampagne drin, die wir ja, vielleicht anfangs spielen. Also wir haben jetzt erstmal so ganz locker mit der Erforschung einer der Vorinseln von Reichlich begonnen. Mhm. Also das Spiel setzt unheimlich viele Ideen, lässt unheimlich viel Gestaltungsspielraum, ist das Setting Standard Skies. Und das ist Savage Worlds eigentlich auch immanent, dass die Settings einem sehr viel Platz lassen. Finde ich sehr angenehm, sowas. Okay. Ja, dazu gleich noch eine News. Nämlich, es gab den Illyrio Kickstarter. Illyrion, weiß nicht, ob du das noch kennengelernt hast. Das berühmte Rollenspiel, was von Nackter Star quasi verklagt wurde, weil es Arcana Codex so ähnlich ist. Genau, gab neben der Version 1 auch eine Version 1,5, etwa anderthalb Jahre später nach Erscheinen. Ich glaube 2008 ist Illyrion und dann 2009 die Version 1,5 an den Start gegangen. Ja, war auch so eine Steam-Fantasy-Welt. Ja, jedenfalls haben sie vor Monaten Kickstarter dafür gemacht, wollten 1000 Euro sammeln oder ich sag mal, sie haben glaube ich das Ziel, sie haben ja den ersten Kickstarter mit Hellfrost gemacht und da, der ist halt nicht aufgegangen, da kam nicht genug Geld zusammen. Mhm. Diesmal haben sie glaube ich ganz gezielt das Geld niedrig angesetzt, damit man schöne viele Stretch Goals. Mhm. Genau, Stretch Goals gesetzt, damit das nochmal anheizt und das hat, denke ich, auch ganz gut geklappt. Es war so, dass ich am Anfang auch keine Lust drauf hatte, weil hatte ich ja noch nichts mit Savage Worlds zu tun. Dann hat unser Spielleiter quasi so viel Begeisterung verbreitet und mich auch durchaus damit angesteckt. Da dachte ich mir, Mensch, da muss doch noch dieser Kickstart laufen, mal nachgucken. Und dann, oh, der läuft noch zwei Tage. Packe ich mal 30 Euro rein fürs Hardcover, für ein Hardcover-Band. Ist ja auch Steam, ist ja auch Steampunk Fantasy. Steam Fantasy passt vielleicht auch zu Standard Skies. Ach Mensch, der hat auch demnächst Geburtstag, packt nochmal 10 Euro für die PDFs mehr rein. Und naja, dann ist das schon höher geklettert. Dann kam als erstes noch der Hardcover-Band, oder was damals schon geplätscht war, gestretched war oder wie auch immer, nämlich den Illyrion-Soundtrack von Erdenstern gibt es obendrauf. Physisch, wohlgemerkt. Mhm. Glaube ich jedenfalls. Den habe ich zwar schon, aber der ist durchaus gut. Und genau, dann war das erste Ziel. Zwei Abenteuer waren auch schon gestretched. Und dann sollte es die geben als Hardcover-Ausgabe. Das hat hingehauen. Und zwar noch am Sonntag. Und am Montag, 24 Uhr, war es dann eigentlich zu Ende. Und bis dahin sind dann nochmal 100% zusammengekommen. Das heißt, er hat irgendwie noch eine Sandbox-Kampagne von Moritz angeregt für 550%. Hat auch hingehauen und für 600%, dass die auch nochmal ins Hardcover kommt und auch das hat geklappt. Und bei 619 oder so ist es geändert oder 609%. Okay, also über 6.000 Euro dann. Mhm. Genau. Ja, also das ist ja eine ganz ordentliche Sache. Ich persönlich, also es gibt unheimlich viele, die so, ja, Hellfrost und das ist ja der dritte Kickstarter, den sie machen und immer noch keinen beendet. Weiß ich nicht. Also ich meine, es ist ein Verlag, mir ist irgendwie schon klar, dass sie mehr als 3 Bücher im Jahr rausbringen müssen. Also sprich, wenn sie einen Kickstarter laufen haben über ein Buch, dass sie vielleicht nochmal eins währenddessen parallel macht, ist für mich irgendwie logisch. Zumal ich hatte auf der Messe Essen mit Christian Löwenthal gesprochen, der sich sehr zufrieden geäußert hatte, weil für die ist das natürlich ideal, aber auch für den Kunden ist das ideal. Also ganz kurz, was sind die Vorteile für den Verlag? Der kriegt vorher Geld, bevor er noch irgendwas gemacht hat. Er kriegt das Geld voll, ne? Er schaltet quasi Zwischen- und Endhändler aus. Mhm. Und es ist gleichzeitig noch Werbung. Andere machen Werbung für ihn. Also im Idealfall macht er erstmal selber für sich Werbung für seine Aktion, aber dadurch, dass er andere begeistern kann, machen die ja auch Werbung und weisen darauf hin. Also ich habe dann auch irgendwann nochmal, wow, ich habe dann noch die Lyrien-Soundtrack-Rezi, kann ich eigentlich auch nochmal posten. Und so weiter. Man hat auch hier und da was von gelesen, ne? Auf Google Plus und so weiter. Also sprich, andere machen Werbung für einen. Und es ist natürlich auch eine ganz andere Form der Kundenbindung, ne? Ich bin jetzt nicht in Edeka gegangen, habe mir eine Packung Hackfleisch gekauft und ich kenne die Kuh persönlich, sozusagen. Ja, also ich verbinde damit jetzt Herzblut, ne? Ich kriege jetzt toll erstmal das Heft, das so auch im Handel geht. Ich kriege ein exklusives Hardcover mit Abenteuern. Und dann noch eins. Juhu. Ja. Ja, nee, das macht ja was her. Ne? Also du hast dann, bist ja persönlich involviert. Ne? Richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und speziell bei Kickstarter ist es ja auch so, wenn die Stretch Goals oder wenn das Minimumziel, das erste ja auch nicht erreicht wird. Es gibt ja andere Plattformen, da dürfen dann ja die... Also der Kickstart ist kein nicht bei Kickstart, sondern ich nenne das nur Kickstart. Es ist so. Auf deren eigener Website. Ah, okay. Alles klar. Manche finden das ein bisschen kompliziert, aber ehrlich gesagt, sie haben unheimlich viele Informationen von sich gegeben, was wahrscheinlich daran liegt, dass immer zu wenig Informationen. Und diesmal haben sie wirklich alles geschrieben, glaube ich. Ja, dann muss man auf deren Kontaktformular gehen und da was eintippen. Also so schwer war das jetzt nicht, die zu bestellen. So, ja, das war soweit zu Savage Worlds. Also ich glaube auch, dass gerade so speziell für Rollenspieler, so als Nischen, also generell für Nischenprodukte, ist ja eigentlich so ein Kickstarter ja eigentlich... Im englischen Markt so knallt das ja total durch. Also das wird jetzt auch langsam auf den Deutschen zukommen, genau. Bloß Kickstarter selber ist deswegen blöd, weil man nur mit Kreditkarte bezahlen kann. Also ich glaube, da haben viele noch, gerade junge Leute, Hemmungen vor. Also ich würde mir jedenfalls deswegen keine Kreditkarte holen. Abgesehen von Hemmungen, dass das... wenn ich auf Indiegogo bin, das ist keine... Das auch mit Blankoscheck. da bezahle ich mit PayPal. Ja. Und das geht unheimlich gut. Da habe ich auch neulich zwei, drei Sachen geplätscht. Genau, nämlich die Farbe. Nee, nicht die Farbe, gibt es schon. Sondern Traumlande, den Cthulhu-Film. Und dann gab es auch so coole Karten, für die wir von irgendwelchen Berlinern gemacht werden. Gegenstandskarten. Zack, 20 Euro draufgeworfen. Aber ich glaube, die werden nichts. Die waren noch viel zu niedrig. Dürfen die dann das Geld erhalten, wenn das Kickstarter-Ziel nicht erreicht wird? Das kannst du, glaube ich, individuell programmieren. Also beim richtigen Kickstarter ist es ja so, dass die, wenn das Ziel nicht, also das Minimum-Ziel nicht erreicht wird, dann bekommen die auch gar kein Geld. Das wird ja dann wieder zurückgebucht an die, an die Bäcker, wie es ja so schön heißt. Richtig. Ich meine, das ist aber auch unterschiedlich. Das kannst du, glaube ich, bei Kickstarter auch beantragen, dass du das auf jeden Fall machst. Oder du setzt dein Ziel einfach so niedrig an. Ja, das weiß ich eben nicht genau. Aber ich glaube, bei Indiegogo wird es normalerweise auch zurückgebucht. Hatte ich jedenfalls auch schon mal irgendwann. Ja, und dann noch ganz kurz zu den Vorteilen der Kunden. Ich kriege jetzt für 30 Euro nicht nur mein Band, sondern dadurch, dass der Verlag ja selber Geld spart, sondern mehr Geld zur Verfügung hat und auch mit einer gewissen Auflage kalkulieren kann, kann er da auch immer Geld reinvestieren und schafft es, dass ich erstmal alle den ganzen Kram auch als PDF kriege. Was, finde ich, bei einigen Sachen sehr nützlich ist. Bei Savage Worlds vielleicht nicht. Also bei Savage Worlds sicherlich auch. Ich finde es gerade bei Rules Heavy System nützlich. Kommen wir auch nochmal zu. Aber auf jeden Fall so ein Abenteuer als PDF zu haben, kann ich mir Handouts schön ausdrucken. Oder ich ziehe einen Text raus, mache daraus selber ein Handout oder sonst was. Oder druck die Figurenwerte aus. Oder also nützlich ist es auf jeden Fall immer. Und ich kriege halt mehr fürs Geld, was Exklusives fürs Geld. Ja. Zwei weitere Hardcover-Bände, die sonst sicherlich auch, gut, die sind jetzt nur über die Aktion erhältlich, aber sonst sicherlich auch Geld kosten würden. Und das nicht zu knapp. Haben also beide Seiten was von. Ja. Na klar, ist ein gewisses Risiko, dass man sein Geld verliert. Oder ich denke, bei Prometheus eher weniger. Das ist denn eher so, wenn man auf HeroQuest 25-Year Edition plätscht, auf einer spanischen Plattform. Also, dass die sich mit dem Geld absetzen, da kann ich mir nichts anderes vorstellen. Aber davon abgesehen, dass man 15 Monate auf sein Buch warten muss. Ja, na gut, du musst halt 15 Monate warten. Freue mich halt in 15 Monaten. Ich muss das ja nun nicht dringend spielen. Ja. Das ist richtig. Ja, mittlerweile informieren sie einmal im Monat drüber und echt ganz, ganz ehrlich gesagt, das reicht mir auch völlig hin. Ich möchte nicht, ich bin jetzt hier beim Traumland Kickstarter und die spammen meine Mailbox zu. Habe ich denen das erlaubt? Nee, ehrlich, da kommt immer täglich ein Update. So Pi mal Daumen, das ist schon eine Menge. Mehr als ich zu lesen bereit bin, sagen wir so. Ja, schon eine ganz erstaunliche Entwicklung mit diesem Kickstarter. Ja, auf jeden Fall. Modell. Ja, das war meine Sun and Skies Runde. Dann haben wir noch eine weitere Runde bei dir, nämlich D&D Retro. Ja, richtig. Was spielst du da? Ein Baden. Ist richtig? Ich bitte dich, da spiele ich einen Zwerg. Ah. Genau, ja, wir spielen Mystara. Ja, die alte D&D-Welt. Richtig. Da spielen wir drauf. Denn der... Inka Maikos, Fragezeichen. Inka Maikos. Ja, bin ich gut. Ja, und das spielen wir eigentlich nur aus dem Grund, weil der Spielleiter Argame mal Bock drauf hatte und selber sagte, er möchte gerne weg mal von den komplexen Regelsystemen wie Pathfinder und Konsorten. Hat er einfach mal keine Lust drauf gehabt und hat sich dann wieder anfixen lassen von den alten... Und konnte nichts mit Dungeon Slayers anfangen. Ja, konnte, ja. Kann er wohl immer noch nicht, aber ich glaube, das ist nur eine billige Ausrede. Ja, genau. Und das hatten wir dann auch mal auf dem Ding testhalber gespielt. Und das kam auch so gut an, dass er dann das in privater Runde fortführen wollte. Mhm. Ja, was wir dann auch aktuell tun. Ja. Und was geht ab? Was geht ab, ja. Wir spielen die Hügel des Grauens. Ja, richtig. Genau, und das ist auch ein Sandbox, eine Sandbox-Kampagne. Ja. Sprich, wir werden angeheuert, um eine Insel zu erkunden, um die sich da diverse Mythen ranken. Und wie es bei solchen klassischen alten Abenteuern so ist, es haben viele versucht, niemand ist zurückgekehrt. Mhm. Wir sind dann wohl die Nächsten. Die nicht zurückkehren. Die nicht zurückkehren. Ich bin ziemlich sicher. Wenn die eine oder andere Taschenlampe im Land ist. Christoph, halt mal die Laterne. Das habe ich mich sehr zurückgehalten. Wir gehen übrigens demnächst auf ein DSA-Lab. Und ja. Da ich zu Hause schlafen will, gehen wir abends oder nachts in finsterer Nacht durch den Wald zurück. Und ich nehme die Laterne. Das wollte ich jetzt schon mal ankündigen. Ich dachte, du dachtest, dass zumindest im echten Leben dahin geht vertraut. Ja, also ein sehr, sehr sandboxiges, eine sehr sandboxige Kampagne. Sprich, sind da auf dieser Insel dann ausgesetzt und es steht uns dann halt frei, sie zu erkunden. Ja, ja, cool. Und also passieren halt dann sehr, sehr viele Sachen. Also die Bewohner drumherum, um die Insel rum, erzählen sich halt so einiges, und wovon ja natürlich immer irgendwo ein Körnchen Wahrheit drin steckt. Oh, Olaf kriegt Sandbox immer sehr lebendig hin. Absolut, das stimmt. Das fanden wir auch. Das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, das machen wir wirklich dann auch weiter. Ja. Weil er das wirklich sehr gut kann. Ja, und mittlerweile ist es das. Wir haben ja auch in der Gruppe zwei Leute dabei, die vorher mit Rollenspiel extrem. Dabei. Wir haben Drizzt dabei. Quasi. Ich habe meinen Standard Sky Charakter übrigens auch Drizzt genannt, weil ich das so super fand. Genau, kurz dazu gesagt, auf einem gratis Rollenspieltag war einer deiner Mitspieler, der quasi auch ein Rollenspiel-Neuling ist, aber ja. Offenbar das Computerspiel Baldur's Gate genommen ja, hat, auch, ja. Wo der gute Drizzt nämlich Drizzt genannt wird, was ja immer noch unspektakulär ist. Und naja, jedenfalls, so ein alter Recker, die haben dann irgendwie so gequatscht und dann so bla bla bla, Drizzt so und so, bla bla bla. Und dann so, nee, der heißt Drizzt. Also, fand ich sehr, sehr schön. Also, ich meine, man kann ihn auch gerne so nennen, aber. Ja, das ist natürlich nochmal. Zumindest die Hörspiele sind da eindeutig gegen das I mittendrin. Ja, aber vielleicht ist das die einzig wahre Aussprache. Ja, man weiß es nicht. So, es ist relativ egal. Ich fand es aber spektakulär, diesen Einspruch so. Also, das ist so wie ich früher im Englischunterricht. Ja. Dann kam ich mit ähnlich richtigen Sachen. Also, ich muss ja auch zugeben, dass ich, wo wir gerade bei Drizzt sind, dass ich Cathy Brie, damals auch mit Cathy Bry, für mich besetzt habe. Ach so. Da erinnere ich mich noch, als wir in Prometheus reingehen wollten. Prometheus, darauf möchtest du jetzt ansprechen. Nee, ganz genau. Prometheus! Dabei gibt es natürlich noch rettende Handbewegungen, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, Goethe im Grab weggesprengt worden oder so. jawohl. Also D&D Retro. Jawohl. Genau. Kommen wir noch zu meiner Runde. Oder meinen Runden. Ich konnte nämlich endlich mal Zombie Slayer spielen. Schön. Juhu, und zwar auf dem Ding. Du warst nicht da. Ja, also Zombie Slayers, genau. Ich habe das ja vor Urzeiten mal mit einigen anderen übersetzt. Und ich bin daher eh immer ein Perfektionist in sowas. Deswegen muss ich an sowas unheimlich lange feilen. Und jedenfalls habe ich mir verschiedene Elemente aus DSX, aus Gamma Slayers und so weiter zusammengesucht, die da gepasst haben. Habe mir dann Zufallstabellen gebaut und mein erster Versuch sollte eigentlich in Bad Harzburg starten. Die Idee war, man startet, in Bad Harzburg gibt es eine Seilbahn, die höher in die Berge führt. Mhm. Und zwar auf einer Höhe von 460 Metern, deswegen hieß das Setting, die Setting-Idee über 400 Meter, weil die Idee ist, alles was unter 400 Meter liegt, ist sozusagen zombifiziert, gnadenlos. Nur Leute, die währenddessen über 400 Meter sind, sind halt nicht zombifiziert. Und ja, genau, und die Charaktere wären dann Touristen gewesen und in dieser Werkstation und hätten da eine gewisse Zeit ausharren können. Gibt es ja durchaus Vorräte im Kiosk oder so, ne? Aber irgendwann hätte es Probleme gegeben. Mhm. Und man hätte runtergemusst. Da habe ich aber überlegt, ja, eigentlich musst du vorher nochmal nach Bad Harzburg, weil so ganz genau weißt du auch nicht mehr, wie war denn das, wie kommt man da zum Bahnhof, was sind da nun genau für Gebäude. Also ich war schon eigentlich oft in Bad Harzburg, aber dann die letzten 5 Jahre dann doch nicht mehr. Also, und das ist immer doof, wenn irgendein Spieler sich besser auskennt als du. Also, blöd. Ja. Ja, deswegen hast du dich auch dann für ein anderes Setting entschieden. Ich habe mich dann für Helmstedt entschieden, genau, weil da komme ich her. Ja, die anderen sind alles Wolfsburger. Insofern hatte ich da sozusagen auf jeden Fall die bessere Ortskenntnis, die während des Abenteuers auch vom Vorteil war, um zu sagen, da rechts ist ein Realmarkt und da vorne eine Gärtnerei und bla. So, das Ganze habe ich mir so als wirklich als Sandbox vorgestellt. Einfach 3 Tabellen gebaut. Also die Idee war auch wieder über 400 Metern. Die Charaktere haben eine Luftballonfahrt gewonnen. Eine Ballonfahrt meine ich natürlich. Sind dort auf einer gewissen Höhe und sehen dann, wie sich vom Harz aus eine Wolke ausbreitet, die auch in ihre Richtung kommt, sehr schnell kommt. Sie gewinnen zwar an Höhe, aber können dem nur noch knapp ausweichen, werden mehr oder minder bewusstlos, schwummern da weg. Der Letzte kann gerade noch so einen Blick auf den Höhenmesser werfen, 401 Meter. Oh. Und naja, sie wachen dann auf in einer quasi in einem Art grünen Nebel, was immer wieder von einem orangen Leuchten durchbrochen wird, alle paar Sekunden, im umgestürzten Korb und der Ballonführer schwer verletzt und naja, und auf der anderen Seite von Helmstedt sind halt ihre ganzen, ist ihr ganzer Kram. Also sprich, sie müssen einmal durch den Ort durch oder um den Ort rum oder wie auch immer. Also sprich, das war völlig frei. Genau, und Helmstedt hat jetzt quasi eine Umgehungsstraße. Du kannst aber auf der anderen Seite auch theoretisch über die Autobahn rum. Du kannst durch den Ort oder du kannst theoretisch dich auch die Feldmark schlagen. Das heißt ja für alle drei Sachen kleine Tabellen. Also W20-Tabellen, um genau zu sein. Und zum Beispiel in der Stadt gab es dann für 1 bis 5 waren es mal Highlight-Ereignisse, also die vom Stadtteil abhängig waren. Und der Rest waren halt allgemeine Ereignisse. Also von mir aus konnte das Zombie-Horde sein oder was sie dann mal gewürfelt haben, war Feuerwehreinsatz. Das heißt, ein Feuerwehrmann hatte überlebt. Also die Bedingungen, die ich mir ausgedacht habe, waren ungefähr, dass 98% der Bevölkerung zombifiziert sind. Also nicht mehr allzu viele das quasi überlebt haben. Und der war jetzt in seinem Löschkorb. Nee, der war auf dem Dach eines Feuerwehrautos mit dem Wasserschlauch drückte er seine Zombie-Kollegen quasi vom Auto weg, spritzte sie weg mit dem Wasserdruck. Ja, und in die Situation kamen sie dann, um ihn zu retten. Oder auch um ihn nicht zu retten, wenn sie alles möglich machen können. Jedenfalls haben sie ihn gerettet. War auch von Vorteil für sie, da der Feuerwehrmann logischerweise eine gewisse Ortskenntnis besaß und ihnen zumindest sagen konnte, wo ist das Polizeigebäude, um dann dahin zu gelangen und da Waffen aufzunehmen und so weiter. Und dann kam es irgendwann auch zum Showdown im Naturfreundehaus. Genau. Ja, und das war echt cool. Genau, dadurch, dass die Situation war, dass das ja recht plötzlich kam, standen relativ viele Autos auf der Straße. Das heißt, ich konnte immer, ich habe das teilweise auch ausgewürfelt, da waren halt auch Kreuzungen blockiert und so weiter. Dann wäre doof, wenn du in einem da durchmarschieren kannst. Wir haben erstmal relativ lange gebraucht, in der Gärtnerei sich da ein Auto zu besorgen. Sind dann aber da nicht mehr oder minder nicht durchgekommen, weil ja gerade die Kreuzung, ne, logischerweise, am normalen Arbeitstag, 15 Uhr, Leute stehen an der Kreuzung, also Autos stehen an der Kreuzung, so jetzt zack, alle zombifiziert, Zombies kommen nicht wirklich aus den Autos raus, stehen da natürlich immer noch. Das heißt, Kreuzungen sind mehr oder weniger blockiert. Teilweise kann man sie umfahren, aber eben nicht jede Kreuzung. Mhm. Und teilweise waren ja auch Leute, während sie zombifiziert waren, noch in Fahrt, das heißt, sind irgendwo gegengeknallt, also sprich, dann kamen sie erstmal mit dem Auto nicht allzu weit, haben sich dann erstmal, glaube ich, ein besseres Auto besorgt, vom Fiat, weiß ich nicht was, beim Mercedes-Händler sich was besorgt, was dann natürlich, wo dann auch gerade drei Kunden da waren, die zombifiziert sind und naja, sie haben halt relativ schnell gemerkt, sie hatten ja quasi keine Waffen, konnten sich auch nur langsam aufrüsten und bei Dungeon Slayers kannst du halt sofort sagen, ja, ich kämpfe, oh, ich bin verletzt, bitte heil mich mal. Geht bei Zombie Slayers nicht. Mhm. Das heißt, sie haben versucht, möglichst Kämpfen auszuweichen. Auch das war mal eine neue Erfahrung, also haben sich da durchaus klug verhalten. Sind auch alle sind sozusagen bis zum letzten Gebäude gekommen, wo aber nicht jeder überlebt hat. Genau, da warteten unter anderem noch eine zombifizierte Katze und ein Hund. Oh. Also ihr Hund und ihre Katze. Und der zombifizierte Bürgermeister als... Nee, das war, glaube ich, auch die Küchenmaid. Ja, die war... Also da ging es dann doch zur Sache. Ja, also das hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren. Ich habe auch gleichzeitig nochmal geguckt bei... muss ich verlinken. Die machen gerade auch so ein deutsches Zombie-Rollenspiel. Sind noch mittendrin, haben aber zwei Abenteuer schon online gestellt. Die Abenteuerideen sind auch ganz gelungen. Ne? Einmal so im Berliner Hochhaus. Passt ideal eigentlich auch für das 400 Meter Setting. Kannst du nämlich das Hochhaus in irgendeine Stadt hinstellen, die 380 Meter hoch ist. Das heißt, die ersten 20 Meter von dem Hochhaus sind zombifiziert und darüber sind dann noch die lebendigen Bewohner. Mhm. Dann noch irgendwie auf Malle eine Urlaubsgruppe oder Gran Canaria oder so, die, als sie das Schiff verlassen zur Tagestour, wird quasi die Stadt zombifiziert und dann müssen sie quasi vom Ort wieder zum Schiff zurück. Das stelle ich mir auch ganz cool vor. Also, einmal so auf den zombifiziert. Genau, das ist auch nicht so ausgearbeitet. Das andere mit dem Hochhaus wirklich gut ausgearbeitet, mit vielen Zufallstabellen. Was da passieren kann mit Bewohnern, die es da gibt und so, das ist gut gemacht. Ist das Spiel, glaube ich, in Berlin, kann man natürlich auch da lassen. Also kurzum, Zombie Slayer ist sehr gut. Andere Zombie-Ding-System kenne ich nicht, aber Abenteuer cool. Mhm. Und ja, kann man viel mitmachen. Also sehr schön. Genau, aber das war nicht meine einzige erwähnenswerte Erfahrung mit Dungeon Slayers, natürlich nicht. Ich habe auch noch Einer Flog übers Greifennest gespielt. Eigentlich habe ich es zweimal gespielt. Aber das eine Mal davon ist erwähnenswert, weil ich es komplett mit Neulingen gespielt habe. Und zwar als Prä-GRT-Abenteuer. Also quasi eine Woche vor dem Gratis-Rollenspieltag. Und zwar wurde ich irgendwann angeschrieben von drei Abiturientinnen, die meinen Blog entdeckt hatten und jedenfalls war in der Schule für Deutsch, glaube ich, das Thema ihrer Facharbeit Fantastik, also allgemein war das Oberthema für alle. Ja. Und sie haben sich ja dann in dem Bereich, erst wollen sie Live-Rollenspiel machen, habe ich dies, das und jenes zurückgeschrieben an Tipps, also bin ja nicht so der Live-Rollenspieler, mit dem sich da, ja, irgendwann sind sie aber zu Rollenspiel gewechselt. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann kann ich euch natürlich was sagen. Oder wir machen einfach mal eine Proberunde. Weil ich finde, Rollenspiel gehört zu den Sachen. Ich finde es furchtbar, wenn auf dem Con Leute spielen und dann fragt jemand, kann ich mal zugucken? Nein. Lass die mitspielen, ganz genau. Also, allein dadurch kann man Rollenspiel erleben, wenn man bloß dabei sitzt, guckt, wie Leute würfeln, ist das, glaube ich, nicht so spannend, als wie wenn man da involviert wird. Und wenn es nur als kleiner NSC wird, ist oder als Nebenrolle oder sonst was und dann plötzlich selber mal würfeln darf und dann selber eine Entscheidung treffen muss, merkt, dass die Auswirkungen hat. Ja, dann ist man da voll in Flamme. Das war bei den dreien auch so. Die haben vorher noch nie Rollenspiel gespielt. Ich habe mir Einer Flug übers Greifennest ausgesucht. Das ist das, haben sich quasi Game of Thrones Fans ausgedacht, die gleichzeitig das Hellwight-Setting von aus Kaera von Dungeon Slayers gut fanden. Da sind ja auch quasi vier Clans, Familien, Gruppierungen, Häuser, ja im Prinzip sind es Häuser, so wie bei Game of Thrones, die um die Vorherrschaft kämpfen. Das Problem ist, dass die, das hatte ich glaube ich auch schon mal letzte Folge erzählt, oder? Also trotzdem, ist immer wieder interessant. Immer wieder spannend. Die Königsinsel, wo denn der König von Hellwald gekrönt wird, die ist halt besetzt von den diesen asiatischen, genau, angehauchten japanischen Stamm, ja. Ja, genau, wie auch immer. Und insofern können sie gerade keinen König krönen und insofern versuchen sie gerade selber jede Gruppierung wieder Macht zu erlangen, damit sie den nächsten König stellen kann. Sagen wir es mal so. Ja, und Einer Flug übers Greifennest. Ich habe es halt auch mit einer anderen Gruppe gespielt, die hat relativ war da relativ kloppig drauf, also ich hätte schon vermutet, dass sie da mehr versuchen, Gefangenen zu nehmen oder irgendwie wen auszuhorchen oder so, aber die haben das relativ straight gemacht, sag ich mal vorsichtig. Und die drei Mädels, die waren da wirklich die waren da fix dabei und waren sofort in ihrer Rolle. Und genau, dann ist ja immer das Problem, natürlich typische Situation, so jetzt hier von wegen Würfel drehen, Würfel nicht drehen, als absoluter Würfel nicht dreher, ist das Leben ja auch nicht einfach, weil es kommt am Anfang so, die Schlüsselszene ist quasi so ein Kampf, die sind zu einem Treffen eingeladen und werden dort überfallen. So, was passiert? Einmal gewürfelt, zack, Kämpfer liegt am Boden. Gruppe hat quasi keine Chance mehr. Gut, aber ich drehe natürlich nicht die Würfel. Denkst du dafür was anderes aus? Ich denke mir auch nichts anderes aus. Sondern lass einfach mal gucken, was die Würfel so sagen, weil die sind ja sonst auch ganz nett. Genau, also sie mussten sich dann quasi mit der Niederlage abfinden, dass die Banditen sie halt letztlich da ausrauben, haben aber selber durchaus durch den Subtext, den die Banditen sich miteinander gesprochen haben, durchaus Informationen erfahren, dass sie offensichtlich auf jemanden gewartet haben, und zwar auf denjenigen, der anscheinend die Charaktere auch eingeladen hat. So, und der wird nun offensichtlich vermisst. Und genau, das einzige Zugeständnis war denn, dass ich sozusagen, die hatten jetzt die Charaktere beraubt und die haben dann noch versucht, den Spuren zu folgen, und dann irgendwo war von den geraubten Sachen, haben sie eine Schwertscheide weggeworfen, da war dann halt noch ein Papierfetzen dabei, wo ein paar Informationen zu finden waren, ne? Muss ja irgendwie weitergehen, aber sie haben halt, es war halt trotzdem das Ergebnis, dass sie viel weniger Informationen hatten, als hätten sie jetzt die Banditen gestellt. Mhm. Und es ist halt wichtig, dass deine Entscheidung oder auch das, was passiert, halt Konsequenzen hat. Die Konsequenz muss nicht tot sein. Warum sollen die Banditen, Leute töten? Also das ist ja eine viel schlimmere Strafe, beziehungsweise von der Strafe ja gut, wenn die erwischt werden, werden sie vielleicht so oder so gehängt, aber wenn ihr da drei Leute im Wald killen, werden sie höchstwahrscheinlich strenger gesucht oder ausgiebiger gesucht, als wenn sie da drei Leute überfallen haben. Mhm. Kann man sich ja, denke ich, ganz gut vorstellen. Ich nehme an, die drei Mädels haben auch Mädels gespielt, oder? Ja, genau. Okay. Tatsächlich. Ja, genau, zwei. Könnte sich ja noch was anderes vorstellen, was hätte passieren können. Ja, es waren zwei Elfen und ein Mensch. Achso. Der Mensch kam halt direkt aus dem Dorf, und die Elfen, ja, gibt es auch noch eine Geschichte zu, Jedenfalls wollte ich dann kurz erzählen, auch trotz schlechter Würfelergebnisse, die sich auch den Abend konsequent fortsetzen, hatten wir extrem viel Spaß. Vor allen Dingen die hatten extrem viel Spaß. Also ich hatte auch extrem viel Spaß, aber entwickelte sich dann weiter. Dann kam es unter anderem noch zu einer Begegnung mit einem Ritter des Hauses Kernos, das, ja, den Greifen in der Flagge führen. Also hatte ich meine Greifenklaue-Flagge eingepackt. Und dann zack. So, und die andere Gruppe, die Feierabendslayers, so, ja, den habe ich natürlich auch. Der unterbreitet denen halt ein Angebot, auf ihre Seite zu wechseln. Und damit glatt gemacht. So, der Rollenspieler kennt das, weiß, nee, der ist böse. Bam, bam, bam. Totschlagen. So, die Mädels habe ich es aber fast geschafft, die Gruppe zu splitten. Also, eine hätte sich fast drauf eingelassen und die anderen, nee, das kann man nicht machen. Also, das war schon sehr interessant. Und vor allen Dingen, die Gruppen sind genau ineinander gerannt, weil die beide ihre Wahrnehmungsprobe, die eine, also quasi alles gepatzt und es war nachts und keiner hatte Lichter mit oder sonst irgendwas. Die Elfen haben es dann, die waren quasi so direkt voreinander. Und die haben dann halt noch gesehen, die haben einen Gefangenen. Ja, dann haben sie es irgendwie geschafft, diesen Gefangenen da, also dass sich eine, weil die anderen beiden mit dem verhandeln, ist die dritte dann einen Gefangenen geschlichen, hat ihn befreit, konnte ein Stück weglaufen. Und dann ging es halt mitten in den dunklen Wald. Ich hatte von Pathfinder die Verfolgungskarten mit. Und für die Slay Nummer 2 gab es ja die Verfolgungsregeln. Also habe ich das mal fix miteinander kombiniert. Und gab noch eine coole Verfolgungsjagd in der Dunkelheit. Wo dann eigentlich nur der Ritter hinterher gesprengt ist mit einem Pferd. Genau, weil die haben dann noch ein Pferd sich geschnappt. Und ab ging es in den Wald. Da hatten sie Erfolg. Und dann Mist zwischen uns und dem Dorf ist ja ein Fluss und es gibt nur eine Furt. Die wurde plötzlich extrem wichtig, weil was macht wohl der Ritter? Ihre Vermutung war, der wartet an der Furt. Hätte er auch gemacht. Naja, also mussten sie die umgehen. Entweder gehen sie weiter zur Küste rauf, um zu hoffen, irgendwie einen Fischerkahn oder so aufzutreiben. Oder sie haben sich dafür entschieden, in Richtung des Elfengebietes zu gehen, wo sie sich besser auskennen und da halt irgendwie überzusetzen. Naja, genau. Das haben sie auch geschafft. Und sind erstmal in die Stadt zurückgekehrt. Jawohl, da gab es noch ein bisschen großes Geplänkel. Genau, den letzten Teil konnten wir leider nicht mehr spielen, weil es dann schon ein bisschen spät war an dem Abend. Aber ja, also die drei waren da echt sehr angetan, begeistert. Ich hoffe, sie spielen mal wieder. Und ja, bin gespannt. Ich glaube, demnächst halten sie ihre Verteidigung ihres Vortrags oder ihrer Arbeit. Hoffen mal, dass sie da gute Noten drauf kriegen. Ja, ja, schön, wenn das auch mal auf dem Wege. Ja, also jedenfalls fand ich das aus mehrerer Sicht faszinierend. Halt einmal ein Satz, dass das Abenteuer so anders sich gespielt hat, was natürlich aber auch am Spielleiter liegt. Also sprich, der Spieler muss natürlich immer ergebnisoffen sein. Mhm. Das ist aber bei solchen Abenteuern relativ leicht möglich. Wie viel Spaß das auch macht, halt mal mit neuen Spielern zu spielen. Also das finde ich immer wieder faszinierend, auch damals mit Lukas. Die haben halt einfach frische Ideen und ganz andere Ideen und fragen ganz andere Sachen als der erfahrene Rollenspieler, als der abgebrühte Rollenspieler sozusagen. Ja, das macht sich ja, hast du ja gerade selber gesagt, dahingehend bemerkbar mit dem Ritter und seiner Flagge. Ja. Während die erfahrenen Rollenspieler da ohne Skrupel den gleich vom Pferd ziehen und den Griff, die den Arsch versohlen, gehen da halt dann vielleicht andere. Ja, wir hatten das ja vorher so, Game of Thrones, dachte ich mal, dass sie vielleicht einen Gefangenen nehmen oder sich auf irgendwas einlassen, irgendeinen Intrige, aber da sind sie locker drumherum geschifft. Ist ja auch okay, aber. Naja, aber die ist halt mal dann auch die verschiedenen Ansätze dazu, ja, ne, wie ja, da, wer ja, dann rangeht. Auf jeden Fall, ja, aber dadurch, allein, dass sie in der ersten Szene Misserfolg hatten, hatten sie auch einen gewissen Respekt vor den Kämpfen. Ja. Genau. Die anderen haben natürlich ihre Charaktere ausgemaxt und meine armen NSCs wurden auf die Fresse gekloppt. Ja. Jawohl, soweit zu meinen beiden Dungeon Slayer bzw. Zombie Slayer Runden. So, bei Vorfreude habe ich noch stehen Mutant Epoch. Und auch ich spiele demnächst wieder eine Runde mit Agami, aber in der Endzeit. Guck an. Ja, eigentlich wollen wir schon Charaktere würfeln, haben wir nicht gemacht. Insofern kann ich gar nicht allzu viel darüber berichten, außer dass einer der Dungeon Crawl Classics Zeichner auch einen Rollenspielverlag hat und damit ein Endzeit-Game macht, das wahrscheinlich sehr gut hätte Dungeon Crawl Classics Endzeit sein können, sozusagen. Mhm. Vom Spielkonzept ist es jetzt nicht bei DCC abgekupfert, ich meine, es ist auch schon ein bisschen älter. aber die Bilder alle durchgängig sehr cool, sehr retro, also sehr oldschool und richtig schönes Endzeit. Gefällt mir auch besser zum Beispiel als Mutant Future, weil es sieht in dem Fall ein Häkchen professioneller aus. Ich meine, es hat diesen Oldschool-Anstrich, aber da sehr coole Bilder. Und da ist Mutant Future, hinkt da doch manchmal ein bisschen hinterher. Außerdem habe ich die Krise gekriegt, das ist bei Oldschool-Systemen manchmal so, da hast du für Verfolgungsjagden 3 verschiedene Systeme. Also ob du im Dungeon jemanden verfolgst, ob du in der freien Wildnis jemanden verfolgst oder ob du mit einem Fahrzeug oder mit einem Schiff oder irgendwas mit jemandem verfolgst. Das fand ich so. 3 Systeme, 3-mal verschiedene Mechaniken. Ey, sowas kann ich heute gar nicht mehr drauf. Auch das gehört zu Oldschool dazu, aber das ist ein Teil von Oldschool, den man ausblenden kann. Meiner Meinung nach. Ja, und Fiasco steht noch auf meiner Liste. Würde ich dieses Wochenende anbieten. Dieses Wochenende? Jo, das heißt, ich sollte mich Samstag einlesen. Ja, spätestens, ja. Ja, das Gute ist, ich muss nichts vorbereiten, außer die Regeln, weil das ist ein spielleiterloses Spiel. Und man erzählt sich sozusagen gegenseitig, man entwickelt zusammen eine Geschichte, sagen wir mal so. Man hat einen Charakter und das Ganze geht in Coen-Brüder, sagen auch dir was. Ja, also von Big Lebowski über Burnt After Reading und so weiter. Fargo. Also Fargo, der Klassiker, genau. Quasi die Abwärtsspirale wird da gespielt und das Ganze ist verankert auf Zufallstabellen, mit denen man, also nachdem man sich seinen Charakter ausgedacht hat, werden eine ganze Menge Würfel gewürfelt. Dann hat man seine Zufallstabellen, zum Beispiel Beziehungen untereinander. Die ganzen Charaktere brauchen Beziehungen untereinander. Und dann kann man halt gucken, aha, was weiß ich, Vater oder Bruder oder. Das Ganze ist meistens ziemlich abgefuckt, sag ich mal. Also ist es dann wahrscheinlich eher der Vater, den man eigentlich nicht wiedersehen wollte oder den man verklagt hat oder sonst was. Naja, so entsteht erstmal ein Beziehungsgeflecht. Und gleichzeitig kannst du dann bei den, gibt es da noch eine Tabelle mit Locations, wo du dann halt typische Orte aussuchen kannst und so weiter. Und ja, je nachdem, was du da jetzt spielen willst, ist das alles angepasst. Ne? Da gibt es halt ganz verschiedene Settings. Ich habe da schon mal noch ein paar von den extra Settings von 3W20 WordPress runtergeladen, die der Steff macht, von nicht ausgeruht. Der Ausgeruht-Podcast. Ausgeruht-Podcast, nee, wer heißt es denn? Don't rest your head, ruh dich nicht aus. Ja, bin ich mal sehen. Ich würde 3 oder 4 von den Dingern mitbringen und dann sollen die Leute sagen, die mitspielen, was sie besser finden und dann geht's los. Ja, sehr ärgerlich, weil Fiasco war ja auch, oder ist noch eigentlich noch bei mir auch relativ weit oben auf der Liste, weil das hat mich ja doch ein bisschen leckerig gemacht, aber ich werde es leider auch diesen Sonntag mal wieder nicht schaffen. Ja, dafür wirst du es die Woche danach schaffen. Aber ja, richtig. Denn es ist DSA-Labzeit. Es ist was faul. Im Staate Dänemark. Im Staate Dänemark. Im Staate Nostria. Grenzkrieg Nostria-Andergast. Und wir beide mittendrin. Ja. Sind ja schon mal sehr erfolgreich aufgetreten. Absolut. Als Ars und Erz. Man kann sich denken, wer war. Zumindest diejenigen, die hinter die Abkürzung blicken können. Ja. Können wir ja mal als Verlosung machen. Demnächst. Ja, auf jeden Fall. Demnächst auf Dreisat. Ja. Ja, da freue ich mich auch schon ziemlich drauf, weil Larpen grundsätzlich alleine ist erstmal blöd. Zweitens, ja, ich glaube, Ingame, also da alles, was ich an Rollenspiel so oft nicht mag, wie zum Beispiel stundenlanges Tavernengequatsche, mag ich beim Live-Rollenspiel. Der Grund ist, da habe ich ein Bier in der Hand. Nee, ist aber gut, das können wir auch am Tisch ändern. Also, was ich beim Lab schon an Goldmünzen geklaut habe, nein, an Kupfermünzen, der Wahnsinn, da konnte ich ganze Säcke mitfüllen. Das ist so ein Spaß. Weil, dann wird da gespielt um Einsätze am Tavernentisch, einen nach dem anderen Kupferstück verschwindet, keiner merkt es, weil alles saufen ohne Ende. Herrlich. Und das drumherum, also die Aufmachung. Ja, ja, ja, ist auch mal ganz... Ja, also vor 2 Jahren, als das ja, also als im Prinzip findet ja immer noch jemand Larp statt, DSA-Larp. Vor 2 Jahren war ja dann ja mein Debüt dahingehend. Ich glaube, der Podcast ist auch verschollen. Nee, wir haben einen dazu aufgenommen. Wie, nee? Ja, der ist aber bestimmt online. Nein, den hast du. Der ist verschollen, du... du DSA-Spieler, du. Gut, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Der ich glaube, war das nicht der, der in 18.000 Teile zu spielen war? Ach so, das kann sein. Ich glaube, der nicht falsch gespeichert, aus also welchen diversen ja, Gründen. Ja, ich glaube, wolltest du nicht mal hochladen, so vielleicht als Preisausschreiben, wer den ganz lang kriegt oder so. Ich glaube, es waren 2000 Teile, ja. Alter Schwede, ey. Also ich weiß bis heute nicht, wie es gemacht hat. Das ist schön, wenn man das so als Diplomarbeit hat und das einem passiert oder so. Herr Professor, ich habe fertig. Ich muss allerdings 2 CDs nehmen, weil zu viele Daten... 2000 Dateien sind. Oh je. Sehr gut. Summa cum laude. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber naja, also Respekt, Respekt. Ja, genau. DSA-Lab vor 2 Jahren. Ja, nee, der war sehr schön, genau. Ja, also weil die sich auch wirklich... Also da werden es toll aufgemacht. Genau. Es gibt Plot. Und es gibt Plot. Genau. Ja, wir haben ja auch hier mittlerweile die Lab-Taverne in Helmstedt, die tatsächlich bisher 4 Mal stattgefunden hat. Doch schon. Ja, ich war selber auch nur 2 Mal da, weil ich ja mal mehr oder minder wichtige Termine hatte. Da die ist halt ohne Plot. Oder zuletzt mit nur ein ganz bisschen Plot. Genau, weiß ich nicht, ob dir das so zusagen würde. Wahrscheinlich auch, aber... Grundsätzlich schon. Ja, ich denke jedenfalls, auch der Plot und so weiter hat ja durchaus Spaß gemacht, den zu backern. Ja, also ich fand das damals wirklich auch super gut mit dem. Ja. Also wird vom Aufbau her war das ja wirklich klasse. Wiederholt. Ja, genau. Und dann gab es dich noch zu hören. Du hast geblutet. Ja. Das habe ich. Du hast geblutet. Du hast geblutet. Ich habe geblutet. Mhm. Ja. Genau. Und zwar. Also du durftest Zwerg sein. Fast. ich durfte mehrmals sogar Zwerg sein in sämtlichen Rollen. Ja. Ja, Kupferblut, genau, weil dabei handelt es sich um mein Hörbuch, ein Ableger der Barastür-Chroniken, ja, die es ja kostenlos im Internet runterzuladen gibt. Bislang 2 Teile. Ist ein Kurzhörbuch, also ich glaube in Summe eine knappe halbe Stunde geht das. Und das spreche ich, ja, richtig. Genau. Wird sozusagen die Zwergin, die bei Barastür auftaucht, bekommt von ihrem, sozusagen zeitlich geht es ein bisschen zurück, bekommt von ihrem Vater in Kindertagen eine typische Zwergengeschichte, die er erlebt hat, erzählt. Genau. Ja, aber wirklich extrem gut gemacht. Also, genau, du bist ja normalerweise der Erzähler der Reihe. Richtig. Und darf sich da dann mal als Hörbuch ausleben. Genau. Ja, und da laufen wir jetzt noch einen Moment rein. Grimhal und ich waren ein großartiges Team. Wir funktionierten wie die Dampfmaschinen in den Bergwerken Todesfurchts. Einige Tage vergingen und wir brachen weiter durch den Fels. Mehr Zwerge kamen hinzu und bearbeiteten die Wände mit allen Arten von Hämmern und Meißeln. Dieser Ort würde eine prächtige Festung werden. So viel stand fest. Hinter uns erwuchsen bereits erste Verzierungen aus dem Stein, als auf einmal ein leichtes Beben zu spüren war. »Was war denn das?«, fragte ich Grimhal, die ihrerseits innehielt und lauschte. Nichts war mehr zu hören. »Könnten die Berechnungen falsch sein?« »Ich werde lieber mal kurz Torgur zu Rate ziehen. Er wird wissen, was los ist«, entgegnete sie, griff eine Handvoll Steine und verließ den Gang. Ich fuhr mit der Hand über den Fels, um vielleicht irgendeine Bewegung innerhalb der Steinwand zu ertasten. Aber nichts. Plötzlich hörte ich das Brechen von Stein. Das Geräusch war laut und deutlich zu vernehmen, obwohl es einige Meter unter uns sein musste. Erneut ein Beben, diesmal stärker. Mehrere unserer Brüder verloren den Halt und stürzten. Einer der Wachen stürmte mit gezogener Axt herbei und auf mich zu. Wild gestikulierend fragte er mich, was los sei. Nicht sicher, was ich antworten solle, traf mein Blick auf den Riss im Fels. Geistesabwesend streckte ich die Hand aus, als könnte das Berühren des Steins alle Fragen beantworten. Das Folgende muss sich in Bruchteilen von Sekunden abgespielt haben, aber mir kam es vor wie Minuten. Der Boden unter meinen Füßen vibrierte, und diese Bewegung leitete wohl das schwerste Beben ein, das ich bis zu diesem Tage je erlebt hatte. Große Mengen Staub rieselten von der Decke und tauchten den Gang in schmutzigen, graubraunen Nebel. Kleinere Felsbrocken lösten sich und stürzten nieder. Einer traf den Krieger direkt neben mir, welcher sofort wie tot zu Boden ging. Ich hörte meine Brüder rufen. Silhouetten, die schattengleich den Tunnel verließen und versuchten, jene mit sich zu ziehen, die sich nicht auf den Beinen halten konnten. Ich beugte mich zu dem bewusstlosen Zwerg herunter. Dann hörte ich es. Ein leises Knacken, das immer lauter wurde und zu einem unangenehmen Brechen anwuchs. Ich wollte gerade flüchten, als der Boden unter mir nachgab. Ich warf mich nach vorn und schlug mit der Brust auf den harten Untergrund. Der Schmerz trieb mir sämtliche Luft aus den Lungen. Ohrenbetäubend krachte um mich herum der Fels auseinander. Ich krallte mich am Rand der Bruchstelle fest, doch der Stein entzog sich unaufhörlich meinem Griff. Das Letzte, was ich noch sehen konnte, war das Gesicht Turgurs, das am anderen Ende des Tunnels durch den sich langsam legenden Staub ragte und zu mir hinüberblickte. Ich konnte kein Entsetzen, keine Überraschung in seinen Augen erkennen. Hilfe kam nicht. Dann brach der Rest des Tunnels ein. Ich verlor den Halt und stürzte in die gähnende Schwärze des Berges. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Ja. Ja, nee, ich habe sogar zweimal gehört. Warum so besser? Ja. Genau. Ja, als letzte News haben wir noch. Splittermond-Regelwerk for free. Ja, erstaunlich. Finde ich auch sehr cool. Ja, in der Tat. Hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja, genau. Ich wollte vorher noch was zu dem Rules Heavy System sagen bei Savage Worlds. Genau, also da ist das noch viel cooler, ein PDF zu haben. Oder eine PRD wie bei Pathfinder, die ja hoffentlich auch bald wiederkommt. Und also ich habe da, als sie noch online war, auf Deutsch jetzt, da immer die Zauber rausgekramt, zusammen kopiert, ne? Und das, genau das haben die auch als Vorteil bei bei Splittermond, meine ich, gesagt, dass man da seine eigene Zauberlisten zusammenstellen kann und so weiter. Du hast ja auch wie bei Pathfinder unheimlich viele Talente. Und da den Überblick zu behalten, anstrengend. So, einmal ins PDF reingegangen, 8-mal Copy and Paste gemacht, schon hast du das vernünftig da aufgelistet. Ja, also super, und vor allen Dingen erhöht das auch die Chance, dass es der ein oder andere ausprobiert, wie zum Beispiel ich. Ich habe schon Battle gespielt, also die erste. Nee, also eigentlich so ein Kick, dieses Quickstarter, so. Alle Quickstarter sind für mich jetzt Kickstarter. Ein Kickstarter, ja. Ach, deswegen. Ja. ja. Du würdest dich nicht auch mal ausprobieren, ne? Ich hab noch nicht. Ich sollte ja mal, wie du dich vielleicht erinnerst, bei der. Das war ja schon mal eine Runde angesetzt. Du hast sie verpennt, verpasst. Ich hab sie tatsächlich verpasst. Ja, stimmt. Ich hab die, also vielleicht sogar auch im Wort, im wahrsten Sinne des Wortes sogar verpennt. Für unseren letzten Podcast-Termin. Ja, das stimmt. Da auch hier stattfindet. Ja, deswegen muss man ausweichen. Ich bin da wie immer schuld. Mich hat es später im Mund. Also ja, ich wollte es durchaus dann schon mal gerne, also durchaus testen. Aber mich hat es jetzt nicht so vom Hocker gehauen, weil ich da jetzt einfach ein bisschen voreingenommen bin, weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach gesagt hatte, boah, nee, nicht nochmal Fantasy. Boah, nee, nicht nochmal DSA. Ja, da liegen jetzt natürlich ein paar Jahre zwischen. zwischen DSA und... Nee, also Splittermond, mir gefällt es wirklich gut, daran merkt man schon, das hat mit DSA nicht mehr viel gemein. Nicht mehr viel gemein, außer den Autoren. Ja. Aber die können ja nichts dafür, die wollten aber das Geld finden. Die waren jung und brauchten den Ruhm. Ruhm war das aber. Ja, nee, also mal Scherz beiseite, also es orientiert sich ja auch an mit den Talenten und so weiter, also man kennt auch einen gewissen Bezug zu zum Beispiel Pathfinder und anderen moderneren Systemen. Das könnte ich mir statt DSA heute super vorstellen. Ja, also würde ich jetzt nicht Pathfinder gerne spielen, das wäre was. Okay. Ein schönes. Also ich brauche es vom Setting in der Tat, also deswegen habe ich ja auch bei DSA wieder zugesagt. Wegen dem Kotze-Setting? Nee, jein. Also weil ich brauche es einfach echt ein bisschen bodenständiger. Lass mich nachlesen, ob da ein Pferdeapfel liegt auf der Straße oder nicht. Oh, vielleicht. Entschuldigung, bei DSA gibt es kein Vielleicht. Da gibt es nur ein Ja oder Nein. Da gibt es auf keinen Fall irgendwo, entscheiden Sie das als Spielleiter, sondern recherchieren Sie nochmal im Lexikon des schwarzen Auges. Teil 2. Teil 2, ja. Ab 2015 lieferbar. Einmal nach der Pferdeäpfel. Also wo ich sofort zuschlagen würde, wäre beispielsweise eine Runde Low Fantasy. Apropos Low Fantasy, eine Sache habe ich auf meiner tollen Liste vergessen hier. Du wolltest dir demnächst kaufen. Ja, Game of Thrones. Gib mir Geld. Ich besorge es dir. Ja, ich wollte es mir ja schon gekauft haben. Ja, ja, oder auch, was wir ja mit Agame auf dem Ding gespielt hatten, Dragon Age. Ja. So ein bisschen dreckiger einfach alles. Und darauf kann ich einfach mehr. Also das High Fantasy, das flasht mich jetzt nicht mehr so. Aber lass die Regeln noch so schön sein. Ich brauche dann erstmal... Also mich muss dann erstmal das Setting überzeugen, bevor ich mich dann mit den Regeln auseinandersetze. Ja. Nö, das war durchaus richtig. Ich finde auch halt richtig kreiniges Sword and Sorcery. Genau. Mit bester Kugelmanier. Genial. Ich habe ja auch, wie gesagt, zu dir neulich DCC gespielt. Mal wieder. Und das war so ein schönes Abenteuer. Wunderbar. Ja, also Low Fantasy, den Ruf kann ich schon nachvollziehen. Ja, also bei Kingmaker oder Pathfinder klappt das halt nicht. Da spielt man es aus Gewohnheit einfach. Ja, nicht nur aus Gewohnheit, du kannst das umzuändern, das würde das ganze System kaputt machen. Ja, klar, da würde ich gleich was anderes nehmen. Also, ne, warum, na gut, das sollten sich eigentlich hunderte von DSA-Spielen auch fragen, aber warum etwas spielen, was eigentlich das nicht kann und nicht gleich was Richtiges nehmen. Ja. Dass das eben kann. Genau. Aber. Nee, das ist halt klar. Also, wie gesagt, da sprechen mich jetzt halt Rollenspiele wie Dragon. Gut, Dragon Age ist auch jetzt nicht Low Fantasy, das ist halt eher so Lore Fantasy. Aber die sprechen mich einfach vom Setting dann schon deutlicher an als das klassische Wald- und Wiesen. Ja. Fantasy-Setting. Ja, hast du auch theoretisch diese morale Entscheidung mit drin, wenn sie auch nicht regelmechanisch verankert ist. Wenn hier, genau, bei Lied von Eis und Feuer, das ist ja, dann denke ich dir mal, Low Fantasy genug. Das ist mir Low Fantasy genug, genau. Ja. Und deswegen muss ich mir da auch alsbald das Zuschlagen. Rollenspielwerk mal zulegen, auch wenn ich genau weiß, dass da nie eine feste Runde zustande kommen wird. Aber zumindest will ich es tatsächlich einfach nur haben. Ich spiele mit dir. Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Gut, also dann lobe ich zum Ende nochmal Aventurien als LARP-Hintergrund. Da finde ich das ganz fantastisch, wenn ich quasi nachlesen kann, wo liegt welcher, wie sieht die Flagge welches Königreichs aus und was trägt die Prinzessin? Unterm Rock. Ja, auch da gibt es gewisse, aber davon abgesehen... da kannst du echt alles nachlesen, auch irgendwelche obskuren Details, die ich mir im Rollenspiel sofort aus der Nase ziehen würde. Aber das ist natürlich lustig, sich das nachzulesen und wenn dann quasi andere das erkennen, grün-weiß steht für oder keine Ahnung was, oder die ist irgendein obskure Gewürze, die nur da und da gehandelt werden, oder er hat Kirschwein, ne, oder machst du ein kleines Etikett auf dein Kirschwein drauf, dass er von da und da kommt, weil natürlich nur dieses Dorf in Bornum Kirschwein herstellt. Ja, ja. Besten Kirschwein und so, das ist natürlich schon lustig. Aber ich muss sagen, das ist so, das geht so völlig an mir vorbei. Ich würde es vielleicht auch mal spielen, so. Vielleicht, wenn DSA 6 kommt. Wie ich es jetzt bei DSA 4 mache, aber. Ja. Also, DSA kann mich irgendwie überhaupt nicht mehr erfangen. Das ist. Es ist halt nicht nur Low Fantasy, es ist halt Bauern Fantasy. Ja. Also statt Powerplay, Bauerplay. Und aber, ja. Fängst du an, Zuckerbäcker zu spielen? Also, das kann. Großartig. Also, ich würde, ich glaube, ich. Falls mein Bade. Mein Schuppe, das klappt auf dem Lab ganz wunderbar. Und ich sag dir auch warum. Weil er 3 Tage dauert. Ja. So, mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Warum das über 10 Stufen überhaupt keinen Spaß macht. Oder höchstens dir Spaß macht, weil du dem Rest der Gruppe so auf den Sack gehst. Das, ja, Hauptsache ich habe meinen Spaß. Ja, Rollenspiel ist ja auch für Rollenspieler gemacht. Ich so. Hätte jetzt fast für Egomanen gesagt. Nein, aber ich finde, es ist natürlich wichtig, dass jeder in der Gruppe den Spaß hat. Und also wenn es sich denn echt darum dreht, dass der eine den anderen auf den Sack geht, dann. Ja, also. Und das muss unweigerlich bei so einem Zuckerbäcker passieren. Das passiert vielleicht nicht die ersten 3 Stufen, aber irgendwann ist ja die gute Laune vorbei. Ja, also. Ich bin ja nun auch kein Spieler, der jetzt sehr viel Wert auf wirklich Gruppeneffektivität legt, einfach weil ich ja halt der Taschenlampenfallenlasser bin. Aber was mir jetzt unserer DSA-Spielrunde aufgefallen ist, dass man wirklich alle Charaktere so konsequent aneinander vorbei entwickelt hat. Das ist also leider unabhängig voneinander, aber wir hatten uns jetzt vorher nicht großartig beraten, wer nun was spielt, sondern wir konnten einfach, ne, macht was ihr wollt, und das kam jetzt dabei raus. Und es ist, glaube ich, auch nicht, es kommt nicht schön, von ungefähr, dass wir 3 Spielrunden brauchen, um überhaupt erstmal uns anzunähern. Ein Lob von mir ist ja schön, wenn immer die Charaktererschaffung Ergebnis offen ist. Ja, nee, aber ich hatte das einmal bei Pathfinder, wo die Gruppe auch so aneinander vorbeigespielt hat. Also, da wusste ich gar nicht mehr, was ist denn da los? Da ist mir so. Das liegt überhaupt nicht in meinen Genen drin. Das ist quasi mein Verständnis dafür ist völlig dafür weg. Also Rollenspiel, Gruppenspiel. Ja. Natürlich kann sich die Gruppe auch gegenseitig mit einer Intrige anspielen oder so, aber wenn du dann wirklich aneinander vorbeispielst, ja, also die Gruppe hat sich noch nicht gefunden und die Charaktere gehen wortlos aneinander vorbei. Ja, nee, also also abseits von Gruppeneffektivität, die muss auch nicht immer hochgetrimmt sein. Dass man als Gruppe miteinander agiert, finde ich schon wichtig. Also da hatte ich dann so Auswüchse, so dass der Schurke dann auf die Bistur gehen wollte und die dann auch wirklich quasi ausspielen wollte über, weiß ich nicht, 2 Stunden oder keine Ahnung was. Also das ist doch. Letztlich, wenn ich das machen würde, ist das asozial allen anderen gegenüber. Da sitzen 5, 6 Leute am Spieltisch. Ich spiele nur noch mit einem 2 Stunden lang irgendeine Nebenquest. Ja, aber das ist ja gerade auch dieser Nachteil an diesem Vor- und Nachteilsystem, dass wenn du ja halt für so und so viele Nachteile kriegst du ja so und so viele Punkte, wo du ja Vorteile kaufen kannst, aber die Nachteile müssen ja irgendwie in den Spielfluss eingebunden werden. Und jetzt wie mein Charakter zum Beispiel halt nur diese Notgeile halt ja nun hat. Ich muss also schon sicherer. Auf das weibliche Geschlecht sei also sei hingewiesen noch an der Stelle. Und der Spielleiter macht also dann immer dann so Einwürfe mit von wegen, wenn ich da, keine Ahnung, in der Kneipe in einer Taverne stehe und mir fällt halt nun das Barmädchen halt dann nun auf. Und dann halt dann natürlich dann der Spieler halt, oder die Spielerin, weil man beschreibt, ja, die wippende Brüste, wenn sie da das Tablett mit den Bierkrügen hebt, macht dich ja ganz wuschig. So, und da muss ich halt darauf eingehen und da muss ich die halt angraben. Und allein das dauert da schon mal 20, also da ist ja schon mal Interaktion, die nur allein ich mache. und dann halt der Rest der Gruppe natürlich außen vor ist. Und dann wären aber nur wiederum deren Nachteile dann irgendwann zum Tragen kommt. Also das, der Fokus liegt halt dann irgendwann halt auf, aber da erzähle ich dann anscheinend ja nichts Neues. Ich empfehle ein SM-Studio, das ist zwar etwas teurer, aber es geht wesentlich schneller. Das ist ja unglaublich. Ja, das... Ja, ich nochmal ganz kurz auf Savage Worlds zum Tragen zu kommen, warum du bei sowas nur einen Tritt in die Fresse, aber keinen Benny kriegen würdest. Nee, also da kriegst du immer dann Bennys, wenn du Nachteile ausspielst, wenn sie dir zum Nachteil gereichen. Wenn du mir jetzt noch sagst, warum dir die Szene zum Nachteil gereicht hat, dann kriegst du vielleicht auch einen Benny. Das kann ich dir ja nicht plausibel erläutern. Ja, muss ich doch. Nee, also genau, wenn die ganze Szene stattfinden würde, wenn, was weiß ich, ein Kampf vor der Tür wäre, ja, dann wäre das natürlich cool, weil dann bist du quasi Taschenlampenfallermäßig, kriegst du auch noch fürs Taschenlampenfallen quasi einen Benny, den du vielleicht mal später nutzbringend für die Gruppe einsetzen kannst, auch wenn das vielleicht ein ganz neues Konzept wäre. Aber das klingt schon mal so im Ansatz nicht schlecht. Nee, genau, also das finde ich eigentlich sehr klug bei Savage Worlds, immer wenn du einen Nachteil anspielst und der dir zum Nachteil gereicht, man sieht den erhobenen Finger, dann wirst du mit einem Benny belohnt. Das finde ich gut. Das ist auch immer ein gutes System. Das stimmt, ja. Genau, und das da also quasi Nachteile um ihrer selbst willen. Ich meine, natürlich sind Nachteile auch blöd, wenn du sie nur hast, aber sie nicht zum Tragen kommen. Auch blöd, klar. Aber wenn sie halt zum Tragen kommen, also oder wenn sie ausgespielt werden, aber trotzdem nicht zum Tragen kommen letztlich, das hat ja auch nichts für sich. Also nee, also es behindert ja schon dann durchaus, klar, es behindert dann den Gruppenfluss, ja. gar keine Frage. Und wenn jetzt, wie gesagt, von jedem Spieler der Nachteil ausgespielt wird... Der einzige Vorteil daran ist, glaube ich, dass er auch gar kein Abenteuer spielt, oder? ich wünschte mir hierbei Alkohol. Gut, ja, nachdem wir, glaube ich, die letzten Folgen sagen konnten, wir haben nicht über DSA gelästert, haben wir es jetzt kann ich nicht das heute von mir nicht behaupten. Damit können wir uns so langsam in den Feierabend verabschieden. Ja. Wünschen euch viel Spaß beim Hören gehabt zu haben. Probiert DSA 5 trotzdem aus, wenn es nicht anders geht. Ansonsten spielt einfach Splittermond, ist eh das bessere System. Mag ich mal als Fernanalyse. Ja. Damit probiert es. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.